Und wir haben dem Menschen anbefohlen, seine Eltern mit Güte zu behandeln. Wenn sie sich aber darum bemühen, dass du mir das beigesellst, wovon du kein Wissen hast, dann gehorche ihnen nicht. Zu mir wird eure Rückkehr sein, da werde ich euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet.